BR Retro. Aus den Audioarchiven. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Uraufführung der Komödie Donauwellen von Fritz Kortner in den Münchner Kammerspielen. Diese Komödie hat eine Geschichte hinter sich. Wir haben sie schon immer mit großer Spannung erwartet. Sie hatte den Titel zunächst Ein Traum, kein Leben. Diese Version, die Verbindung von Traum und Leben, ist in der Literatur bereits zweimal vorgekommen, bei Calderon und bei Grillparzer. Und nun, nachdem die dritte Version, Ein Traum, kein Leben, umgeändert wurde in Donauwellen, sind wir noch gespannter darauf. Neben mir sitzt gerade Herr Schweikart, der Intendant der Kammerspiele in München. Und ich möchte ihn gleich einmal fragen, wie er dieses Stück von Herrn Kortner kennengelernt hat und was ihn dazu bewog, es an den Kammerspielen zur Aufführung zu bringen. Herr Schweikart. Es war für uns alle eine Überraschung, dass der große Schauspieler Fritz Kortner in der Zeit seiner Emigration Stücke geschrieben hatte. Und was ich von den Stücken zu hören bekam, machte mich noch viel neugieriger. Im Herbst vorigen Jahres fiel mir ein Heft der Berliner dramaturgischen Blätter in die Hände, in dem der Berliner Theaterkritiker Herbert Jehring einen geradezu hymnischen Aufsatz über die beiden Stücke von Fritz Kortner geschrieben hatte. Jehring, der anspruchsvollste Kritiker des heutigen Theaters, legt an diese Stücke sehr hohe Maßstäbe an. Er schätzt sie besonders hoch und empfiehlt ihre Aufführung auf den deutschen Bühnen aufs Wärmste. Jehring sagt unter anderem, dieses Stück, das damals Ein Traum, kein Leben hieß und nun Donauwellen heißt, bedeutet für ihn eine Station auf der Entwicklung des Wiener Volksstücks zum Empfinden der Gegenwart. Die Überwindung der Wiener Tadedl-Komödie, die seinerzeit durch Nestroy geschah und sich bis in die Kortnerschen Stücke fortgesetzt hat, beruht vor allem darin, dass das Wiener Volksstück in die Bezirke der Charakterkomödie gehoben wurde. Als Kortner nach München kam, hatte ich die Freude, von ihm in einen privaten Kreis eingeladen zu werden, in dem er das Stück vorlas. Und mir war nach kurzer Zeit klar, dass es zu meinen Pflichten gehörte, dieses Stück für die Münchner Kammerspiele anzunehmen. Wir wollen gleich medias in res gehen und Herrn Kortner, der gleich gerade hier ist, fragen, wann und wo er dieses Stück geschrieben hat. Herr Kortner? Das Stück habe ich in Hollywood geschrieben, vor ungefähr 2 Jahren. Sie werden mich fragen, warum ich es gerade in Hollywood geschrieben habe. Darauf würde ich antworten, das Hauptmotiv war Langeweile. Und der Inhalt, Herr Kortner? Ja, also der Inhalt, das ist so eine Sache. Ich bin radikal entschlossen, nichts über den Inhalt auszusagen. Ich halte es für einen großen Fehler. Ich bin nun so amerikanisch trainiert, dass ich der amerikanischen Tradition nichts vom Inhalt zu verraten treu bleibe und des Premierenstückes, die ja nun in ein paar Tagen erfolgt, überlasse, den Inhalt darzutun. Nun ist doch aber bereits eine Notiz über die Presse gegangen, dass es sich um eine politische Komödie handelt. Können wir dann annehmen, dass es ein Zeitstück ist, eine Komödie, die sich mit den Problemen unserer Tage befasst? Ach Gott, was befasst sich nicht mit den Problemen unserer Tage? Es gibt nichts auf der Welt, nicht die intimste Beziehung, nicht die Beziehung zwischen Mann und Frau, die sich nicht mit den Problemen unserer Tage befasst. Ich glaube, dass die Politik noch nie so zudringlich war wie heute. Sie dringt sogar in die privatesten und intimsten Beziehungen ein. Ich könnte mir vorstellen, dass man eines Tages ein Drama schreibt, wo der Dritte die Politik ist. Die Komödie spielt im Jahre 1945 in Wien nach dem Einmarsch der Alliierten. Ich glaube doch, Herr Kortner, dass Sie irgendeinen besonderen Grund gehabt haben müssen, gerade diese Zeit und diesen Ort zu wählen. Glauben Sie, dass unsere Zeit besonders geeignet ist, Ihre Motive zur Durchsetzung zu bringen? Also warum ich gerade Wien gewählt habe, ich glaube, Wien ist doch schließlich und endlich meine Heimat. Die Mundart ist mir die natürlichste. Ich hätte es ebenso gut nach Berlin verlegen können, nicht nach München, weil es nur dort stattfinden kann, wo der kleine Mann unter einen Druck gestellt ist, wie er bisher noch nicht gestanden hat, nämlich unter den Druck von vier Großmächten. Das heißt, die komische Situation, Verlegenheitssituation des kleinen Mannes, wie sie bisher in der Charakterkomödie war, dass er sich in Verlegenheitssituationen befand, seinem Chef, seiner Frau, seiner Geliebten gegenüber, ist für mein Gefühl bis ins Groteske gesteigert, dadurch, dass er sich in denselben Verlegenheiten den Amerikanern, den Russen, den Engländern und den Franzosen gegenüber befindet. Ich halte das für eine einmalige Chance, den kleinen Mann in grotesken Charakterverkrümmungen und Windungen zu zeigen. BR Retro.